Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Emily Oedehn, ich komme aus Mainz und ich wurde heute hier eingeladen vom Referat für politische Bildung, um einen Vortrag zu halten über Anarchosyndikalismus. Meine Expertise rührt daher, dass ich beim Institut für Syndikalismusforschung mitarbeite. Da haben wir hinten auch so einen kleinen Infotisch, wo wir wirklich nur eine sehr kleine Auswahl unserer Publikationen mitgebracht haben, aber die ich jetzt in diesem Kontext für interessant gehalten habe. Vorweg, ich bin leider ein bisschen erkältet. Falls ihr mich nicht verstehen solltet in den letzten Reihen, dann meldet euch einfach ein bisschen. Ich versuche das jetzt nicht so sehr zu strapazieren. Ich würde euch bitten, vielleicht Fragen ans Ende zu stellen, dann können wir am Ende gerne noch ein bisschen diskutieren oder offene Fragen klären. Genau. Ja, das Institut für Syndikalismusforschung, was machen wir überhaupt? Wir haben eigentlich zwei Anliegen. Das erste ist, dass wir die Geschichte des Syndikalismus selber erforschen wollen und das nicht irgendwelchen anderen Stiftungen überlassen wollen, die in dieser Geschichte sozusagen selbst gar nicht in der Tradition dieser Bewegung stehen. Und das andere ist, dass es uns ein Anliegen ist, auch den Leuten mitzuteilen, zu forschen, die selbst gar nicht an der Uni sind. Das heißt, wir sind nicht alle studierte Leute, auch nicht alle vor allem der Geschichte. Und wie gesagt, wir möchten eben andere Leute motivieren, auch selbst zu forschen, denn das ist was man auch autodidaktisch lernen kann. Ja, und damit würde ich jetzt in den Vortrag starten. Was ist überhaupt Anarchosyndikalismus? Ich muss das hier gerade nochmal ein bisschen zurechtrücken. Ah ne, ich habe eine Maus. So. Okay, Sekunde. Muss ich mal kurz ausprobieren, wenn ich einfach klicke. So, okay. Genau. Ja, also ich werde euch erstmal einen ganz kurzen Überblick geben, was es überhaupt mit dieser Bewegung auf sich hat. Und danach geht es weiter. Also der Begriff Anarchosyndikalismus setzt sich eben aus zwei Teilen zusammen. Einmal Anarcho, was für anarchistisch steht, und Syndikalismus. Anarchistisch beschreibt halt sozusagen die Philosophie, die Idee dahinter. Und Syndikalismus ist ein Begriff, der aus dem Französischen stammt, von Syndicalisme, der so viel wie Gewerkschaftsbewegung meint. Und im Deutschen eben speziell für eine revolutionäre Gewerkschaftsbewegung nur auch verwendet wird. Genau. Und es ist eine sozialistische Arbeiterbewegung. Das bedeutet sozialistisch, das Ziel ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und letztendlich auch die Anpassung der Wirtschaft an den Bedarf. Und Arbeiterbewegung insofern, dass es eben zum einen von Arbeitern gemacht wurde. Das heißt, dass auch das Ziel ist, dass der Sozialismus letztendlich eben von den Arbeitern durchgeführt wird, aber auch insofern, dass der Anarchosyndikalismus speziell auch im Gegensatz zu einigen anderen sozialistischen Bewegungen aus der Praxis stammt. Das heißt, es gab nicht erst eine Theorie, die dann versucht wurde, in die Praxis umzusetzen, sondern die Theorie ist quasi aus der Praxis heraus entstanden. Ja, das Kernelement kann man sagen, oder zumindest der Schwerpunkt des Anarchosyndikalismus, ist die Gewerkschaft, daher eben auch Syndikalismus. Aber es gibt auch viele weitere Standbeine, die dazu beitragen. Das ist eben, also der Syndikalismus ist eigentlich sehr vielfältig. Achso, das wollte ich noch beim Begriff sagen, Entschuldigung. Syndikalismus ist im Deutschen eigentlich gleichbedeutend mit Anarchosyndikalismus, dadurch, dass eben das im Deutschen nicht diese Doppelbesetzung, also diese allgemeine Bedeutung von Gewerkschaftsbewegung hat, sondern sich eben speziell auf revolutionäre Gewerkschaften bezieht. Deshalb heißen wir auch nur Institut für Syndikalismusforschung, weil Institut für Anarchosyndikalismusforschung klingt auch nicht so einladend. Ja, genau. Das Ziel ist letztendlich eine freie föderalistische Gesellschaft. Was das genau bedeutet, darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Was ich heute mit euch machen möchte, ist etwas anders, als ihr es vielleicht erwartet. Und zwar sind wir hier heute an der Uni und ich gehe auch mal davon aus, dass die meisten von euch Studenten sind. Ich bin selbst auch noch Studentin. Ich schreibe oder sollte anfangen, jetzt meine Masterarbeit zu schreiben. und deshalb kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es manchmal etwas schwierig ist, sich quasi in diese ganze Denke von Arbeiterstrukturen, also von Strukturen auf der Arbeit und von Arbeiterverwaltung, sich hineinzudenken. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich euch das am besten nahebringen könnte. Und ich würde gerne ein Experiment sozusagen wagen und euch die Prinzipien des Anarchosyndikalismus anhand von einer anarchosyndikalistischen Universität zu erklären, die es halt natürlich noch nicht gibt und dieses Konzept gibt es, soweit ich weiß, auch noch nicht. Insofern ist es halt auch erstmal nur ein Gedankenexperiment, aber Ja, ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und das müsst ihr jetzt auch, der hier sitzt. Ja, genau. Also insofern ist das sozusagen der erste Punkt meines Vortrags, die anarcho-syndikalistische Universität. Und danach wird es sozusagen ganz klassisch, damit ihr auch wirklich wisst, was diese Bewegung auch historisch bedeutet, auch noch einen Einblick einmal in die Geschichte des Anarcho-Syndikalismus bekommen, in die Betätigungsfelder, also in die tatsächlichen Betätigungsfelder der Bewegung. Und am Ende möchte ich noch ein bisschen über Perspektiven und Gefahren bzw. Probleme der Bewegung sprechen. Dann kommen wir zum ersten Teil, die anarcho-syndikalistische Universität. Ja, ich möchte mit einer Bestandsaufnahme anfangen. Man muss sich ja erstmal die Frage stellen, warum will man überhaupt vielleicht ein anderes System haben? Und ich habe ein bisschen Brainstorming betrieben und mir mal überlegt, welche Punkte mir nicht gefallen an der Uni und welche Punkte ich auch von Kommilitonen weiß, die ihnen nicht gefallen. Das erste ist, dass es eben sehr enge Vorgaben gibt, also Module, Veranstaltungen, Themen sind streng vorgeschrieben. Wir müssen die besuchen, gerade natürlich nach der Bologna-Reform ist es auch alles nochmal sehr viel strenger, als man das noch aus Magister- und Diplomzeiten kennt oder erzählt bekommt, sagen wir es mal so. Ja, eine weitere Sache, die man kritisieren kann, sind, dass die Inhalte häufig sehr realitätsfern und praxisfern sind, weil es sich dann doch oft sehr streng, sehr stark auf die Wissenschaft sozusagen bezieht und Wissenschaft damit auch schnell zum Selbstzweck schon wird. Ich komme selbst aus den Geisteswissenschaften und kann auf jeden Fall auch sagen, dass es in diesem Bereich auch nochmal stärker ist als in anderen Bereichen. Wir stehen ständig unter Druck, unter Zeitdruck genauso wie unter Leistungsdruck. Wir bekommen Noten für alles, was wir machen. Wir wollen natürlich auch gute Noten bekommen, um später gute Jobaussichten zu haben. Und wir stehen unter Zeitdruck, weil wir einfach Prüfungstermine wahrnehmen müssen, weil wir Abgabetermine haben für Hausarbeiten. Und ständig, alles kommt eben zusammen und ihr kennt es wahrscheinlich selber. Ja, Bürokratie ist ein erschwerender Faktor, der hinzukommt. Es ist ja nicht nur so, dass wir das Studium an sich haben, also die Inhalte, sondern wir müssen drumherum auch noch ständig uns für Prüfungen anmelden und in irgendwelche Studienbüros rennen, um herauszufinden, was wir jetzt überhaupt genau machen müssen, wie müssen wir die Modulpläne einhalten, welche Kurse muss ich besuchen, welche Kurse darf ich besuchen und welche Kurse kann ich mir auch anrechnen lassen, wenn ich sie schon besucht habe. Es gibt bestimmt welche unter euch, die auch mal ein Auslandssemester gemacht haben. Da ist das nochmal komplizierter, weil da ganz andere Kurse angeboten werden. Oder wenn man auch das Fach wechselt, hat man das gleiche Problem. Was noch hinzukommt, ist die Finanzierung. Nicht nur, dass wir Semestergebühren bezahlen müssen, nicht Semestergebühren, das zum Glück nicht mehr, aber Semesterbeiträge. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir unseren Lebensunterhalt bezahlen. Da einige bekommen BAföG, aber bis man das erstmal bekommt, ist es auch ein langer bürokratischer Weg sozusagen. Und wenn man das dann bekommt, lässt es sich auch nur schwer mit 650, 80 Euro, wie viel es im Moment sind, leben. Also muss man auch noch nebenher arbeiten und man hat noch mehr Zeitdruck und kann sich letztendlich auch gar nicht mehr nur aufs Studium konzentrieren. Der letzte Punkt ist, dass das Studium heutzutage eingebettet ist in einen vorgedachten Lebenslauf sozusagen und dass die meisten Leute eben schnell nach der Schule, also entweder direkt oder vielleicht macht man auch noch so ein sogenanntes Gap Year dazwischen, aber auch dann vergeht eben nicht viel Zeit und man ist noch mit ziemlich jungen Jahren, fängt man das Studium an und steht dann schnell vor dem Problem oder viele stehen schnell vor dem Problem, dass sie merken, dass es vielleicht gar nicht so das Richtige ist, aber mit dem Wechseln ist es eben auch kompliziert. Also letztendlich, wie gesagt, ist die Lebenssituation halt insofern problematisch, dass man häufig noch gar nicht an dem Punkt ist, dass man sich überhaupt für so etwas entscheiden kann. Natürlich kann man auch noch mit älteren Jahren studieren, aber das ist halt häufig schwierig, weil dann hat man vielleicht schon Kinder oder man ist dann auch vielleicht schon einen anderen Lebensstandard gewohnt, sodass man gar nicht mehr auf so kleinem mit so kleinem Budget zurechtkommt. Ja. Und letztendlich sind all diese Punkte auf zentralistische Strukturen zurückzuführen. Dazu gehört zum Beispiel der Kapitalismus. Der Kapitalismus führt eben dazu, dass wir zum einen unter Leistungsdruck stehen, weil wir halt, wie gesagt, eine gute Jobaussicht haben möchten am Ende, um Karriere zu machen und vor allem auch um Geld zu verdienen. Aber der führt natürlich auch zu diesen ganzen finanziellen Problemen, die wir während des Studiums haben. Eine weitere Struktur sind soziale Hierarchien. Das habe ich eben gar nicht erwähnt, aber das kommt natürlich auch noch hinzu. Wir haben sowohl unter Kommilitonen als auch zu Dozenten und Professoren gibt es Diskriminierungen, es gibt auch Konkurrenzsituationen, Verhältnisse. Aber soziale Hierarchien bedeutet auch, dass wir quasi in Kursen eine Hierarchie zu den Dozenten haben, also zu den Lehrenden haben und diese halt die Kursinhalte häufig bestimmen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade zum Ende des Studiums auch die Dozenten einem mehr entgegenkommen und auch mehr Mitbestimmung ermöglichen. Aber das ist halt noch lange nicht die Regel und insofern ist es halt so, dass nicht die Studenten, die es aber ja eigentlich angeht, sondern die Lehrenden, die Inhalte bestimmen durch diese gesellschaftlich Normen, durch diese gesellschaftlichen Normen, dass es eben diese Hierarchie gibt und man Professoren zum Beispiel halt mit einem ganz bestimmten Respekt auch entgegentreten muss. Ja, Bürokratie ist sozusagen auch eine zentralistische Struktur. Die Probleme habe ich eben schon erläutert, dass wir einfach halt vor einem riesigen Papierberg stehen sozusagen, bevor wir überhaupt anfangen können zu studieren. Beziehungsweise heute ist es ja kein Papierberg mehr, sondern eher ein Dateienberg. Aber ja. Und letztendlich das Zusammenspiel verschiedener Faktoren führt zum Beispiel dazu, dass wir bestimmte gesellschaftliche Normen haben, die sich einfach mit der Zeit etablieren, die zum Beispiel aus dem Zusammenspiel von Kapitalismus und Staat zustande kommen. Als Beispiel habe ich die Trennung von Hand- und Kopfarbeit genannt, die einfach über Jahrhunderte eigentlich sich sozusagen entwickelt hat und nicht so wirklich auf eine spezielle Struktur unbedingt zurückzuführen ist. Ja, jetzt habe ich diesen Begriff zentralistische Strukturen eingeführt. Einige von euch fragen sich vielleicht, was das überhaupt genau bedeuten soll. Der Begriff Zentralismus, der ist euch bestimmt ein Begriff, aber ich glaube, dass die Bedeutung, die ich euch heute mitteilen will, ein bisschen von dem abweicht, was ihr kennt. Föderalismus wird ja oft als Gegenstück von Zentralismus benutzt und wir kennen das ja in der Regel um politische Strukturen zu beschreiben. Also zum Beispiel wird ja die Bundesrepublik als föderalistischer Staat bezeichnet, während Frankreich eher zentralistisch sein soll. Natürlich hat die Bedeutung das anarcho-syndikalistische Verständnis von Zentralismus und Föderalismus hat natürlich einen gewissen gemeinsamen Nenner, aber es ist eben doch eine andere Bedeutung. Und diese Bedeutung ist auch sogar älter als diese rein politische Bedeutung, die wir so gemeinhin kennen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Bedeutung jetzt mal vergesst und sozusagen Platz in eurem Kopf schafft für ein neues Verständnis. Zentralismus ist eine Struktur, die immer von oben nach unten geschieht. Das bedeutet, dass oben Entscheidungen getroffen werden, die dann nach unten getragen werden und dort nur noch ausgeführt werden, sodass letztendlich also Befehle ausgeführt werden unten. Im Zentralismus gibt es immer ein Prinzip sozusagen, das über dem Menschen steht. Nehmen wir mal Religion als eine sehr gut verständliche zentralistische Form, wie ich finde, dort hat man eben einen Gott oder eben auch die Gebote, die über dem Menschen stehen. Also nicht die Bedürfnisse des Menschen stehen im Vordergrund, sondern etwas immer, wonach er sich richten muss, wodurch er seine eigenen Bedürfnisse halt in den Hintergrund stellen muss. Dadurch entsteht Herrschaft, letztendlich. Herrschaft eben vor allem zum einen durch diese Vorstellung, also durch dieses Prinzip, aber letztendlich wird die Herrschaft natürlich durch Menschen ausgeführt, also die ist ja nicht einfach da. Es gibt ja Menschen, die das weitergeben und die dann auch den Gehorsam einfordern. Letztendlich wird die Verantwortung verloren, weil dadurch, dass man eben die Entscheidungen nicht mehr selbst trifft, sondern die immer auf einer höheren Ebene getroffen werden müssen, hat man selbst keine Entscheidungsgewalt mehr und auch keine Verantwortung mehr. Denn wofür denn, wenn man sich über nichts mehr Gedanken machen muss, sondern nur das machen muss, was einem gesagt wird. Und durch den Verlust von Verantwortung geht eben auch einher, dass wir unsere Initiative und unsere Selbstbestimmung verlieren. Und letztendlich verzerrt das auch die Zwischenmenschlichkeit, denn es steht sozusagen immer eine Institution oder eben ein Dogma zwischen den Menschen, sodass die direkte Kommunikation gar nicht mehr notwendig ist. Ja, wenn wir das jetzt nochmal beziehen auf die Beispiele von der Uni, sehen wir zum Beispiel beim Kapitalismus als eine zentralistische Vorstellung, als dieses Prinzip, als das Dogma, das Eigentum oder auch das Geld und was eben letztendlich dann dazu führt, dass wir unter diesem Leistungsdruck stehen, weil wir eben diesem Eigentum bzw. Geld nacheifern. Ein anderes Dogma wäre die Wissenschaft, die natürlich nicht unbedingt dogmatisch ausgelegt werden muss, aber häufig wird sie das. Und dadurch steht dieses wissenschaftliche Dogma eben über den Bedürfnissen des Menschen, sodass wir nicht mehr das studieren sozusagen, was eigentlich für unser Leben interessant wäre, sondern das studieren, was für den Selbstzweck der Wissenschaft wichtig wird. Genau. Ja, wie können wir das Ganze jetzt lösen oder was, anders gesagt, schlägt der Anarchosyndikalismus vor? Den Föderalismus. Also jetzt folgt jetzt sozusagen das Konzept, der Vorschlag einer föderalistischen Universität. Also der Föderalismus ist quasi das Prinzip, das dem Anarchosyndikalismus zugrunde liegt. Der Anarchosyndikalismus besteht natürlich aus noch mehr, denn er hat noch zum Beispiel Methoden und konkrete Ziele und so weiter. Aber wie gesagt, ist der Föderalismus sozusagen die Grundlage. Im Föderalismus steht der Mensch im Vordergrund. Also das heißt seine Bedürfnisse. Denn das ist das, was den Menschen ausmacht. Im Föderalismus gehen im Gegensatz zum Zentralismus eben die Strukturen von unten nach oben. Das heißt, unten gibt es eine Basis sozusagen, also Basiseinheiten, die die Entscheidungen selbstständig treffen können, autonom. Also alle die Entscheidungen, die sie selbst angehen, können sie einfach treffen, ohne das mit anderen Gruppen oder eben vor allem mit höheren Strukturen absprechen zu müssen. Letztendlich ist der Föderalismus eine freie Vereinigung von Menschen auch. Und er fördert nicht nur, sondern er fordert auch die Selbstbestimmung der Menschen und genau dadurch natürlich auch die Verantwortung, denn wenn wir selbst die Entscheidung treffen müssen, dann tragen wir die Verantwortung für uns, aber natürlich auch für alle anderen Leute, die das angeht. Der Föderalismus muss umfassend sein. Das bedeutet, er kann nicht nur in einem Bereich umgesetzt werden, damit er sich voll entfalten kann, sondern eben auf allen Ebenen. Das wäre nach anarchosyndikalistischer Sicht sozusagen die ökonomische Ebene, die politische Ebene, die kulturelle Ebene und letztendlich auch die psychologische Ebene. Und der Anarchosyndikalismus ist auch nicht der Meinung, auch wenn er sich auf den ökonomischen Kampf spezialisiert, also konzentriert, ist er trotzdem nicht der Meinung, dass dieser als erstes komplett umgesetzt werden soll, sondern es ist eben wichtig, dass alle Standbeine sozusagen gleichermaßen bearbeitet werden müssen. Ja, jetzt nehmen wir mal wieder diese Prinzipien und versuchen die auf die Universität zu beziehen. Wir haben also, was steht im Vordergrund bei der Universität? Nicht Ziele wie ein Abschluss, ein Papier letztendlich, sondern persönliche Ziele. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, das können berufliche Ziele sein, zum Beispiel, dass ich mich schon in einem Beruf tätig bin und mich in einem bestimmten Bereich spezialisieren möchte, einfach aus persönlichem Ehrgeiz, dann könnte ein Ziel sein, deshalb an die Uni zu gehen. Ein persönliches Ziel kann aber auch sein, eigentlich ein gesellschaftliches Ziel, nämlich dass ich zum Beispiel eine bestimmte Technik weiterentwickeln möchte, um letztendlich das Leben für die Menschen einfacher zu machen. Das Studium wäre an einer föderalistischen Universität auch mehr eine Ergänzung als eine reine Berufsvorbereitung. Und letztendlich auch begleitend zum Leben. Das heißt, es steht eben auch nicht immer unbedingt am Anfang sozusagen einer Karriere, sage ich jetzt mal, auch im weitesten Sinne, sondern es kann auch quasi das ganze Leben lang begleitend sein, auch in jedem Alter. Interdisziplinarität ist ein ganz wichtiges Stichwort, um auch so sogenannte Fachidioten zu vermeiden, also dass man auch einfach über den Horizont sozusagen hinausdenken kann. Und letztendlich die Hand- und Kopfarbeit habe ich vorhin schon angesprochen, das wäre auch ein Prinzip an der föderalistischen Universität, dass diese eben vereint würden. Das heißt, dass die Universität nicht für rein theoretisches Lernen eben da ist, sondern dass sie, ja, wie gesagt, halt beides miteinander vereint. Und auch hier, da ich ja eben schon gesagt habe, Föderalismus muss umfassend sein, müsste natürlich auch die föderalistische Universität, um all das umsetzen zu können, in einer gesamten föderalistischen Gesellschaft stehen. Ja, was bedeutet das konkret jetzt? Versuchen wir mal sozusagen konkrete Beispiele aus der Praxis zu nehmen. Freiwilligkeit als Stichwort. Wir können alle Kurse freiwillig besuchen, ja? Denn wir haben ja unsere persönlichen Ziele, die wir verfolgen und nicht Lehrpläne. Deshalb können wir uns, ja wie gesagt, unsere Veranstaltungen selbst aussuchen und die selbst zusammenstellen. Die Veranstaltungen selbst werden auch nach Bedarf und Interesse der Studierenden angeboten. Heute haben wir Lehrpläne, die wurden vor 10 Jahren vielleicht angefertigt und dann zwischendurch einmal irgendwie angepasst. Aber heute sind ja ganz andere Leute an der Uni. Warum sollen die die Kurse besuchen, die vielleicht für die Leute vor 10 oder 20 Jahren relevant waren? Oder ich habe es auch vorhin schon gesagt, eigentlich sind ja nicht die Lehrenden, die es angeht, die das entscheiden sollten, sondern wie gesagt, die Leute, die es auch tatsächlich studieren. Neue Veranstaltungsformen wären auch denkbar. Ich habe einfach mal zum Beispiel an Workshops gedacht, die halt mehr praxisorientiert sind, damit wir eben nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und dann am Ende des Tages Rückenschmerzen haben. Prüfungen und Noten wären hinfällig, da wir eben nicht studieren, um uns in eine bestimmte Form pressen zu lassen und bestimmten fremden Vorstellungen zu entsprechen, sondern wir wollen selbst, wie gesagt, unsere eigenen Ziele erreichen. Und dafür müssen wir uns nicht von anderen Leuten prüfen lassen. Natürlich kann man sich selbst prüfen, aber das ist ja jedem selbst auch überlassen. Also vielleicht möchte ich ja, nachdem ich mich mit einem bestimmten Thema über eine gewisse Zeit beschäftigt habe, wissen, wie ich das jetzt auch tatsächlich anwenden kann. Aber das ist dann vielleicht auch eher als eine Art von Übung zu verstehen und muss nicht unbedingt als Prüfung, also vor allem eben nicht mit Zwang verbunden sein. Ja, dass die Universität, die föderalistische, mit der Praxis verflochten wäre, das habe ich schon deutlich gemacht. Dazu gehört auch, dass Lehrende aus der Praxis kommen müssen. Also heute hat man das ja auch zum Teil, aber es gibt eben auch noch viele, die reine Theoretiker sind und die entsprechend auch gar nicht dieses Wissen eigentlich anwenden können und wir dadurch halt wieder in diese Falle kommen, dass wir uns nur mit der Theorie auseinandersetzen. Verflechtung mit Praxis bedeutet auch, dass wir dass die Universität eben nicht in diesen klassischen linearen Lebenslauf eingebettet ist, sondern dass wir zum Beispiel einige Jahre einen Beruf ausüben können und dann nochmal an die Uni gehen und dann vielleicht nochmal ein paar Jahre den Beruf ausüben können und nochmal an die Uni gehen. Und dadurch entsteht es natürlich auch, dass die, daher kommen ja dann sozusagen auch die Lehrenden. Also wenn ich zum Beispiel 10 Jahre lang etwas praktisch mache und dann an die Uni gehe, kann ich ja auch lehren und das, was ich bis dahin gemacht habe, und den Leuten weitergeben. Die Rollenaufteilung von Studierenden und Lehrenden wäre dadurch eben auch aufgehoben, weil ich ja schon, weil ich ja selbst auch schon Dinge weiß, die ich weitergeben kann, wenn ich studiere, aber gleichzeitig, wenn ich etwas weitergebe, habe ich ja trotzdem auch noch den Ehrgeiz, weiterhin etwas zu lernen. Letztendlich wäre vielleicht sogar diese Einteilung überhaupt aufgehoben, wenn auch natürlich einzelne Leute einen bestimmten Schwerpunkt haben können. Ein Beispiel dafür wäre, dass Bauarbeiter nochmal an die Uni gehen, um sich vielleicht mit dem Thema Statik nochmal genauer auseinanderzusetzen, also eben auf einer mehr theoretischen Ebene. Und die Studenten, die zum Beispiel im Ingenieurbau tätig sind, einfach für eine Weile auf den Bau gehen, um das Wissen dann auch anzuwenden, dass sie sich angeeignet haben. Ja, ich habe jetzt schon gesagt, linearer Lebenslauf wäre eigentlich hinfällig. Ich habe jetzt 3 Beispiele mal mitgebracht. Das eine wäre, dass man die Universität als Berufsvorbereitung nutzt. Das kommt natürlich noch am ehesten dem am nächsten, was wir heute von der Universität sozusagen erwarten. Allerdings wäre eben der Unterschied hier, dass es begleitend ist. Also dass es, wie gesagt, keine rein theoretische Vorbereitung ist, sondern dass man es mit der Praxis verknüpft. Das kann an der Uni sein, das kann aber vielleicht auch im Betrieb sein. Das ist natürlich eine Frage, die kann man auch von Ort zu Ort einfach oder auch von Person zu Person unterschiedlich beantworten. Und der Unterschied wäre auch, dass man nicht eben ein Fach hat, also zum Beispiel Philosophie, mit dem man sich ganz breit auseinandersetzt und das ja auch auf keine bestimmte Tätigkeit vorbereitet, sondern dass man eben wirklich vorher die Tätigkeit sozusagen hat und dann quasi sich konkret auf diese Tätigkeit vorbereitet. Ja, ein weiteres Beispiel wäre die Universität als Ort der Weiterbildung. Das habe ich eben auch schon angedeutet, dass man eben mehrere Jahre in einem Beruf ist und sich dann in einem Bereich spezialisieren möchte. Und dann kann man dahin gehen, zur Universität gehen und sich da weiterbilden und wie gesagt dann halt auch vor Ort direkt lehren, weil man bringt ja schon ganz viel Praxiswissen mit. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Universität zur Orientierung zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn man noch eher in jüngeren Jahren ist und vielleicht gerade von der Schule kommt, dass man noch gar nicht so genau weiß, was man überhaupt machen möchte. Und dann kann man erstmal einige Semester verschiedene Kurse besuchen, um herauszufinden, was man überhaupt mag, wo die eigenen Neigungen und Talente liegen. Und das Ganze wäre eben ungebunden. Also ich muss nicht einen bestimmten Abschluss erreichen, sondern ich muss nur sozusagen meine eigenen Talente kennenlernen und dann kann ich daran etwas anderes anschließen. Ja, das Ergebnis wäre, dass wir zum einen keinen Zeitdruck mehr haben oder nur sehr, sehr wenig Zeitdruck. Ein bisschen vielleicht ist das, gehört das auch einfach zum Leben dazu. Weil wir zum Beispiel die Prüfungen wegfallen und auch die Noten, wodurch ja auch nochmal ein stärkerer Zeitdruck kommt. Ein weiteres Ergebnis wäre, dass wir nicht mehr diesen Stundenplanstress haben, was wir von heute kennen, dass wir irgendwie eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Auswahl von Kursen besuchen müssen. Und das sollte auch unbedingt in diesem Semester sein, weil dann andere Kurse darauf aufbauen und so weiter. Und dann sind die aber zur gleichen Zeit und dann muss man das irgendwie rumwurschteln, weil dann muss man im nächsten Semester das nachholen und es ist irgendwie total kompliziert. Also das müssen wir auch nicht mehr machen, weil wir das eben einfach nach unserem eigenen Gusto sozusagen entscheiden könnten. Denn es gibt einen freiwilligen Besuch von Veranstaltungen, der halt dann auch zielgerichtet ist. Und wir müssen nicht mehr diese ganzen Veranstaltungen besuchen, die uns auch überhaupt nicht interessieren, wofür ja im Moment sehr viel Zeit drauf geht. Und die auch sich eigentlich nicht auf das beziehen, was wir letztendlich später praktisch machen möchten. Viel Bürokratie, vor allem eben der Leistungsnachweise, würde wegfallen und dadurch auch wieder viel Zeit und Kapazität frei werden. Und letztendlich wäre die föderalistische, anarchosyndikalistische Universität in die Gesellschaft integriert, weil sie eben auf viele verschiedene Ziele aufbaut und nicht immer dieses bestimmte dogmatische, bürokratische Ziel verfolgt. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Ja. Wie kann das jetzt umgesetzt werden? Was wäre also die Struktur der föderalistischen Universität? Die Basis könnten Fachvereinigungen sein, die vielleicht so ein Pendant zu den heutigen Instituten wären. Also ihr erinnert euch an das Prinzip des Föderalismus, dass es eben wie gesagt von unten nach oben geht und unten haben wir Basisorganisationen. Und diese Basisorganisationen wären Fachvereinigungen. Wie gesagt, ich habe dieses Konzept jetzt für den Vortrag erarbeitet. Insofern ist das auch erstmal nur ein Begriff, der, sage ich mal, so im Raum steht und natürlich auch flexibel ist. Diese Föderation, Fachvereinigung wären halt sozusagen die Fachorganisation innerhalb der Universität, wie gesagt, als Pendant zu den Instituten letztendlich. Und dort werden eben alle die Leute organisiert, die an dem Fach tätig sind. Ob die jetzt dort nur studieren oder nur lehren oder in was für einem Verhältnis sie das zueinander machen, das spielt keine Rolle. Wir können das Ganze vielleicht, um uns das besser auch vorstellen zu können, einfach mal mit dem Beispiel Philosophie nehmen. Diese Fachvereinigungen wären autonom, also in den Entscheidungen, die sie selbst betreffen. Das wären zum Beispiel alle Entscheidungen, die Veranstaltungen betreffen. Also welche Veranstaltungen bieten wir an, wer lehrt die und auch wann. Also auch ganz pragmatisch so ein Zeitplan würde auch von den Fachvereinigungen erstellt werden und müsste sich nicht vielleicht an irgendwelche äußerlichen Regeln halten. Und auch die allgemeine Ausrichtung und Zielsetzung der Fachvereinigung, also des Fachs, könnte eben von den Fachvereinigungen autonom ausgehen. Die Fachvereinigungen wären doppelt vernetzt, nämlich einmal örtlich und fachlich, dazu komme ich gleich nochmal. Das Wichtige ist, dass diese Vernetzung, ich nehme das nicht vorweg, wir machen das gleich am Beispiel, das ist besser verständlich. Okay, und letztendlich die Entscheidungen würden basisdemokratisch getroffen. Es gibt verschiedene Konzepte dafür, wie Basisdemokratie funktionieren kann. Konsens ist bestimmt so ein Schlagwort, das euch schon mal begegnet ist, aber das kommt eben sowohl auf die Entscheidung an, also darauf, was entschieden werden soll, als auch darauf, wen das betrifft und so weiter, was es da für Modelle gibt. Also Mehrheitsentscheid ist durchaus auch etwas, das im Rahmen von Basisdemokratie in Teilen Sinn machen kann. Ja, dann würde ich jetzt zur Vernetzung dieser Fachvereinigungen kommen. Das wäre nämlich einmal die örtliche Vernetzung. Als Beispiel habe ich jetzt mal hier so vier Fachvereinigungen unten aufgeführt. Fachvereinigung Philosophie, Literatur könnten sich zusammenschließen zu einer Fachföderation der Geisteswissenschaften und parallel dazu Botanik und Meeresbiologie zur Fachföderation Biologie. Die bilden wiederum die Lokalföderation Universität Trier, die natürlich auch noch aus allen anderen Fachvereinigungen der Universität bestehen und diese wiederum immer weiter nach oben regional, national vernetzt sind. Was im Grunde weitergehen kann bis weltweit. Was passiert jetzt in diesen Lokalföderationen, also in dieser örtlichen Vernetzung? die betrifft alles, was den Standort angeht. Also es geht hier nicht um fachliche Fragen, sondern ja, wie gesagt, alles, was den Standort angeht. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Ziele alles angeht, was Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung betrifft. Beispiele wären vor allem Infrastruktur, das ist was Wichtiges, und vor allem auch auf der Ebene der Lokalföderation. Also zum Beispiel an der Universität Trier müsste sich die Frage gestellt werden, welches Essen, also wie wird das Essen organisiert, es muss ja irgendwie Mensen geben. Auch Fragen von Gebäuden und Straßen, also wie gesagt, alles was die Infrastruktur angeht, würde in diesen Lokalföderationen beschlossen. In den übergeordneten Föderationen gibt es auch infrastrukturelle Fragen, die geklärt werden müssten, zum Beispiel nach Bibliothekskatalogen, die gibt es ja heute auch, bis weltweit eigentlich sogar, die ja auch durchaus Sinn machen, weil man ja nicht immer jedes Buch an jedem Standort haben kann. Und das wäre, wie gesagt, auch etwas, das in diesen Föderationen geklärt werden müsste. Jetzt komme ich auf die Delegierten zu sprechen. Und zwar, wie gesagt, ist die Organisation von unten nach oben. Das heißt, wenn es jetzt eine Entscheidung gibt, die auf der Ebene der Lokalföderation getroffen werden muss, gibt es dort nicht eine gewählte Gruppe, wie wir das aus dem Parlamentarismus kennen, die diese Entscheidungen dann selbstständig treffen, sondern wir haben Delegierte aus den Fachvereinigungen von der Basis, die dorthin geschickt werden, weil es kann auch nicht zum Beispiel auf der Ebene der Nationalföderation können sich ja nicht alle Leute aus allen Fachvereinigungen treffen. Das wäre eine viel zu große Zahl. Deshalb gehen die Delegierten dahin und tragen diese Entscheidungen, die auf der Basis getroffen wurden, nur weiter. Das ist quasi dieses Prinzip von föderalistischer Vernetzung, von unten nach oben. Die andere Vernetzung, das wäre die fachliche. Hier haben wir dann die Fachföderation. Ich habe hier wieder das Beispiel Philosophie genommen, um einfach mal beim Thema zu bleiben. Damit ich es auch nicht in jeden Kasten nochmal extra reinschreiben muss, steht es nochmal oben links, falls ihr es zwischendurch vergessen solltet. Also, unten links haben wir die Fachvereinigung aus Trier, die zum Beispiel zusammen mit der aus Koblenz Land und noch weiteren die Mosel-Nahe Föderation bilden kann, und parallel dazu wird die Fachföderation Rhein-Main aus den Universitäten aus Mainz und Wiesbaden gegründet. Diese wiederum schließen sich zusammen zur Fachföderation Südwest, das ist dann quasi die regionale Ebene, Fachföderation Deutschland, Europa, und auch hier kann es eben immer weiter nach oben gehen. Hier geht es also, wie ihr euch schon denken könnt, um fachliche Fragen, also alles, was die Fächer betrifft. Dazu gehört zum Beispiel, könnte gehören, sage ich jetzt mal hypothetisch, dass man sich die Vermittlung von Referenten, also dass man zum Beispiel ein bestimmtes Thema an einem Ort in einer Fachvereinigung bearbeiten will, wo aber einfach kein passender Referent für da ist, weil er sich mit diesem speziellen Thema nicht auskennt. Also kann man zum Beispiel erstmal über die Fachföderation Mosel-Nahe fragen, ob es nicht einen Standort gibt, eine andere Fachvereinigung in der Nähe, die so einen Referenten stellen kann. Genauso können aber auch Studenten vermittelt werden, wenn zum Beispiel ein Standort überlaufen ist und ein anderer noch sehr viele Kapazitäten hat, dann kann das auch kommuniziert werden und da kann sozusagen ein Gleichgewicht geschaffen werden. Auch Fachliteratur ist ein Thema, das eben über die Fachvereinigung geklärt werden kann. Zum einen einfach Austausch über Literatur und also sowohl inhaltlich als auch physischer Austausch von Fachliteratur. Und man könnte zum Beispiel auch, also der fachliche Austausch, der geschieht ja heute hauptsächlich in Fachzeitschriften zum Beispiel, also in Literatur letztendlich. Und die Herausgabe zum Beispiel von solchen Fachzeitschriften oder auch von Schriftenreihen, das könnte eben auch auf Basis der Föderation geschehen, da die Struktur ja ohnehin schon da ist und die Delegierten sich dort auch schon zusammentreffen und ja, wie gesagt, sich dann eben dort auch direkt über solche Fragen Gedanken machen können. Ihr seht im Vergleich zu der Struktur vorher, dass die hier etwas kleinteiliger ist. Das ist jetzt einfach mein Gedanke gewesen, dass sich hier eben auf sozusagen kleinerer Ebene auch mehr besprechen lässt, wie zum Beispiel mit den Fragen die Vermittlung von Referenten und Studenten macht natürlich mehr Sinn, wenn man das erstmal in einem kleineren Rahmen klärt. Aber das Gute ist ja im Föderalismus, dass man da keine bestimmten Regeln hat und denen immer dogmatisch folgen muss, sondern dass man das auch einfach anpassen kann, je nach Bedürfnissen. Wie kann das Ganze jetzt letztendlich umgesetzt werden? Also prinzipiell könnten wir diese Strukturen könnten ab sofort gegründet werden. Die wären jetzt natürlich noch keine offiziellen Strukturen, aber sie könnten trotzdem gegründet werden. Und dahinter steht jetzt ein ganz charakteristischer Gedanke des Anarchosyndikalismus, nämlich der dualistische Charakter von Strukturen. Im Anarchosyndikalismus bezieht sich dieser dualistische Charakter auf die Gewerkschaft. Darauf komme ich gleich zu sprechen nochmal. Aber man könnte diese Idee jetzt eben auch auf die universitären Strukturen anwenden. Das bedeutet, dass die Fachvereinigung zum einen als Kampforganisation sozusagen fungieren, die halt schon heute Verbesserungen umsetzen können. Also das, was man von den Gewerkschaften kennt, Arbeitsbedingungen verbessern, das können eben auch diese Fachvereinigungen heute schon umsetzen. Dass man zum Beispiel umsetzt, dass die Studierenden mehr Mitbestimmungsrecht haben bei der inhaltlichen Ausrichtung der Veranstaltungen. Oder dass man Anwesenheitspflichten bei bestimmten Veranstaltungsformen abschafft, nach und nach sozusagen. Und der zweite Punkt des dualistischen Charakters ist, dass diese Strukturen eben dann die Strukturen dieser zukünftigen freien Gesellschaft werden sollen. Das Besondere sozusagen jetzt an diesem dualistischen Charakter ist, dass quasi dadurch, dass durch den ersten Punkt, dass sie eben heute schon umgesetzt und auch mit Leben erfüllt werden, dass sie dadurch halt den Übergang zur zukünftigen Gesellschaft auch ermöglichen. Und das sieht man eben in der Geschichte ganz häufig, dass es irgendwie Machtvakuums, ich weiß leider nicht, was das Plural von Vakuum ist, dass es das gab und dann halt sozusagen Revolutionen entstehen. Aber in den meisten Fällen war es eben so, dass dann keine Strukturen bestanden, sodass letztendlich früher oder später wieder in die Strukturen zurückgefallen wurde, die vorher bestanden, zum Beispiel in der Französischen Revolution. Und diesen Vorteil bietet jetzt also dieses Modell, dass man die Strukturen tatsächlich vorher schon aufbaut und dann quasi nach diesem Umsturz, was gemeinhin als Revolution ja bezeichnet wird, nach diesem Umsturz halt quasi nur diese Strukturen eigentlich weiterführen muss und noch ein bisschen ausweiten muss natürlich, weil sie dann halt auch tatsächlich den Platz von alten Strukturen einnehmen. Und wenn wir jetzt quasi diese Strukturen gebildet haben, was sind dann die Methoden, um darin zu arbeiten? Das Problem ist, dass wir in so einer universitären Struktur schlecht die Mittel nutzen können, einfach übertragen können, die es in der Arbeiterbewegung gibt. Denn von dort kennen wir zum Beispiel den Streik, wo man eben einfach durch die Verweigerung der Arbeitskraft ein ganz großes, enormes Druckmittel schaffen kann. Wenn wir allerdings nicht mehr zu den Veranstaltungen gehen, ist dieses Druckmittel eher so gering, sage ich mal. Also wenn es wirklich massenhaft passiert, dann kann das auch sicherlich ein Druckmittel sein. Deshalb habe ich das auch aufgeschrieben. Das wäre dann allerdings kein Streik, sondern eigentlich ein Boykott, weil es ja eine Konsumverweigerung eher ist. Aber wie gesagt, es kann eigentlich nur wirklich dann Wirkung entfalten, wenn es auch wirklich massenhaft geschieht. Deshalb habe ich überlegt, was man noch so als Methoden nutzen könnte. Ich denke, dass Aufklärungsarbeit ein ganz wichtiges Thema ist. Das kann man ja auch ein bisschen mit Leben füllen, indem man zum Beispiel einen tagesaktuellen Blog macht, der sich auch mit ganz praktischen Fragen des Universitätslebens befasst. Aber man könnte zum Beispiel auch sich ein bisschen kreativere Formen überlegen und witzige Sachen machen, zum Beispiel den Leuten in Form von Keksen Credit Points verteilen, damit die mal so ein bisschen auf diese ganze irrsinnige Idee sozusagen angesprochen werden. Man könnte sich aber auch zusammentun, also eine Kooperation bilden mit Angestellten an der Uni, also sowohl natürlich mit den Dozenten, aber auch mit den Leuten, die hier wirklich Lohnarbeit, das tun die Dozenten auch, ich meine die Leute, die also nicht am Fachlichen beteiligt sind, zum Beispiel die Reinigungskräfte oder auch Handwerker, die hier die Gebäude bauen oder instand halten. Wenn wir uns nämlich mit denen zusammenschließen und alle erkennen, dass man eigentlich die gleichen Interessen letztendlich hat, wenn auch auf unterschiedlichen Ebenen, dann können wir zum Beispiel deren Druckmittel mit auch für uns benutzen. Und die können zum Beispiel unsere Infrastrukturen nutzen, um sich besser zu vernetzen. Also es kann ja auch immer ein Austausch sein. Es ist ja nicht, dass man sich irgendwie gegenseitig ausnutzen möchte. Und das Letzte wäre, dass man auch schon ganz konstruktiv sozusagen auch heute natürlich schon Veranstaltungen anbieten könnte, die man für sinnvoll erachtet. Die wären dann halt nicht unbedingt Teil des Lehrplans, aber wen ein Thema interessiert, im Grunde ist das ja auch das, was wir heute hier machen. Also insofern übernehmen bestimmt die Referate heutzutage auch schon zum Teil diese Funktion, die ich diesen Fachvereinigungen zuschreibe. Als Zwischenfazit kann man sich überlegen, was haben wir bisher jetzt über den Anarchosyndikalismus gelernt? Nämlich zwei grundlegende Eigenschaften. Das ist einmal dass es den Zentralismus ablehnt. Dazu gehört also, dass der Anarchosyndikalismus Herrschaft ablehnt auf allen Ebenen. Auf der ökonomischen Ebene, das wäre aktuell eben das kapitalistische System, das ist auf der politischen Ebene, das sind Staatsformen, also auch verschiedene Staatsformen, sowohl Parlamentarismus bis Monarchie und so weiter. Das sind aber auch soziale Hierarchien, wie zum Beispiel das Patriarchat oder allgemein halt auch Diskriminierungsformen. Und stattdessen strebt er den Föderalismus an. Der Föderalismus besteht zusammengefasst nochmal aus Selbstorganisation, aus Souveränität der Basiseinheiten und daraus, dass die alle Menschen Verantwortung übernehmen, gleichermaßen. Ja, damit würde ich jetzt übergehen zum nächsten Themenblock. Ihr habt es alle schon gelesen, nehme ich an, die Geschichte des Anarchosyndikalismus. Genau, also bevor ich jetzt wirklich zur Geschichte komme, gibt es nochmal so einen kleinen Überblick der grundlegenden Prinzipien und Konzepte im Anarchosyndikalismus, die jetzt zum Teil auch Wiederholungen sind, weil wir die ja quasi schon aus dem Bereich, aus dem universitären Bereich kennen. Aber nicht alle, also deshalb, genau, die Methode des Anarchosyndikalismus dazu ist zu sagen, dass er sich, das habe ich schon angedeutet, auf die wirtschaftliche Ebene konzentriert, aber es ist eben, es geht nicht nur darum. Er konzentriert sich aber darauf, weil zum einen er eben die Wirtschaft als die Lebensgrundlage der Menschen ansieht, also das, was wirklich zum Leben unmittelbar notwendig ist, und er konzentriert sich darauf, weil aus anarchosyndikalistischer Perspektive die Umwälzung der Gesellschaft nur dadurch möglich ist, denn nur hier ist es eben, können die Unterdrückten überhaupt nur ihre Macht sozusagen anwenden. Also die Alternative ist ja in den meisten sozialistischen, anderen sozialistischen Bewegungen die politische Betätigung, die rein politische Betätigung, und hier sagt der Anarchosyndikalismus eben, das ist Interessenvertretung und letztendlich machen wir das nicht selber. Und es geht eben immer sozusagen um dieses Selbermachen. Und das können die Lohnabhängigen eben auf der wirtschaftlichen Ebene, denn hier werden sie unterdrückt. Ja, wie gesagt, es ist nicht nur die wirtschaftliche Ebene, sondern auch unter anderem die kulturelle und die politische Betätigung, die ergänzt werden. Und letztendlich ist sozusagen das Kernelement, aber auch nicht ausschließlich, wie ihr euch denken könnt, die anarchosyndikalistische Gewerkschaft. Diese hat eben auch diesen dualistischen Charakter, dass sie eben heute schon da ist, um den Lohnabhängigen direkt Verbesserungen zu ermöglichen. Oder was heißt zu ermöglichen? Also sie können sich durch diese Strukturen selbst diese Verbesserungen erkämpfen. Und zum anderen bildet die Gewerkschaft diejenige Struktur, die später die Gesellschaft organisieren soll. Dazu aber auch gleich mehr. Ja, was sind die Zielvorstellungen letztendlich des Anarchosyndikalismus? Eine Arbeiter-Selbstverwaltung auf ökonomischer Ebene und eine Bedarfswirtschaft vor allem, dass eben wirklich nach dem gewirtschaftet wird, was gebraucht wird und nicht, wie wir es aus dem Kapitalismus kennen, dass alles erwirtschaftet wird, womit man Geld machen könnte. Auf politischer Ebene wäre es ein freies Rätesystem, denn politische Strukturen, die auf Herrschaft basieren, werden abgelehnt. Also anstelle von Staaten und Parteien eben Räte. Und die Grundwerte einer anarchosyndikalistisch organisierten Gesellschaft wären Freiheit, Gleichheit und gegenseitige Hilfe. Letztendlich kommt eben dann da die freie Gesellschaft heraus. Das ist eben immer so ein Schlagwort. Frei wird ja auch von vielen Richtungen sozusagen verwendet, aber das ist eben das, was aus anarchosyndikalistischer Perspektive frei bedeutet. Jetzt gehen wir zur Geschichte über. Die Anfänge des Anarchosyndikalismus liegen schon recht weit zurück, nämlich in der Ersten Internationale. Dort ist auch der bekannteste, Trierer wahrscheinlich, organisiert gewesen. Die hat sich 1864 gegründet. Ich meine Marx, aber ich gehe mal sogar davon aus, dass die meisten von euch das wissen. Man wird ja erschlagen von Marx, wenn man hier ist. Ja, auf jeden Fall. In der Ersten Internationale liegen die Ursprünge des Anarchosyndikalismus. Denn damals gab es, Marx hat sozusagen die Zentralisten repräsentiert und dann gab es noch die Föderalisten. Und da gab es dann später auch eine Spaltung. Und die Föderalisten haben aber eben schon viele der Ziele und Vorstellungen des Anarchosyndikalismus zu dieser Zeit ausgedrückt. Zum Beispiel die Vorstellung von Arbeitskammern, also Kammern ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, die Vorstellung davon, dass Wirtschaftsräte an die Stelle von Staaten gestellt werden, aber auch, dass der Generalstreik genutzt werden kann, um zum Beispiel Kriege zu verhindern, also auch politisch eingesetzt werden kann. Genau, letztendlich hat sich die Erste Internationale 72 gespalten und die Föderalisten haben auch ihre eigene Internationale gegründet. Das Symbol sozusagen der Föderalisten, der föderalistischen Seite, war ja Bakunin. Ihr kennt bestimmt, also man reduziert es gerne auf Marx versus Bakunin, aber dahinter standen natürlich noch viele weitere Sektionen. Das waren eben bei den Föderalisten Spanien, Frankreich, Belgien und das Schweizer Jura. Genau. Die Geburtsstunde letztendlich des Anarchosyndikalismus, kann man sagen, liegt in Frankreich um 1900. Dort hat sich zunächst die CGT gegründet, 1895. Und auch ungefähr um diese Zeit sind die sogenannten Bourses du Travail entstanden, übersetzt Arbeitsbörsen. Und diese Arbeitsbörsen wurden dann auch, das Konzept der Arbeitsbörsen wurde später auch übernommen von anderen syndikalistischen Bewegungen. Die CGT war zu dieser Zeit, eben stand sozusagen in der Tradition der Ersten Internationale, also hat eben genau diese Ziele auch vertreten und war auch nicht, einheitlich syndikalistisch, aber dominant syndikalistisch und hat sich dann eben auch immer mehr in diese Richtung entwickelt und hat sich letztlich auch mit den Bourses du Travail zusammengeschlossen. Diese hat übrigens ausgemacht, das waren Gewerkschaftshäuser sozusagen auf lokaler Ebene, haben sich aber unterschieden von der Gewerkschaft selber, dass sie eben branchenübergreifend organisiert waren, also alle Arbeiter, also eher sozusagen örtlich vernetzt waren, umfasst haben. Und ihre Aufgaben waren zum Beispiel Bildung, Arbeitsvermittlung auch, denn das war damals auch noch nicht so instrumentalisiert einfach vom Staat, wie das heute ist. Und sie waren eben vor allem auch selbstverwaltet, genauso wie die CGT. Wie gesagt, sie haben sich zusammengeschlossen, das war 1902 und 4 Jahre später ist die Charte d'Amiens erschienen. Das ist sozusagen das Manifest der CGT, wo dann auch nochmal die ganzen Ziele formuliert sind. Und deshalb ist es eben für die anarchosyndikalistische Geschichte ein Meilenstein, kann man sagen. Die Ziele waren, die sie dort formuliert haben, dass das Lohnsystem und das kapitalistische Unternehmertum allgemein eben abgeschafft werden sollen und stattdessen ein komplett neuer Gesellschaftstypus erschaffen werden soll. Und dieser soll durch die Produzenten selbst sowohl umgesetzt werden, als auch dann organisiert werden. Und damit haben sie sich zu dieser Zeit ganz klar auch von anderen sozialistischen Bewegungen, was damals vor allem eben die Sozialdemokratie war, abgegrenzt. Die Blütezeit des Anarchosyndikalismus liegt dann etwa in den 1920er, 30er Jahren. Zum einen hat sich eine internationaler Zusammenschluss gebildet, die Internationale Arbeiterassoziation 1922. Zu Gründungszeiten waren dort etwas mehr über 2 Millionen Menschen organisiert. 10 Jahre später waren es dann schon beinahe 4 Millionen Menschen aus 23 Ländern und aus 3 Kontinenten. In Deutschland hat sich ein paar Jahre vorher schon die Freie Arbeiterunion gegründet, also die anarchosyndikalistische Gewerkschaft eben aus Deutschland. Die hatte auch direkt kurz nach ihrer Gründung schon ihren Höhepunkt, nämlich mit 150.000 Mitgliedern, was also zu dieser Zeit auch durchaus als Massenbewegung bezeichnet werden kann. Allerdings ist der Einfluss dann auch stetig verloren gegangen, was einfach damit zu tun hatte, dass dass die Zentralgewerkschaften, also die nicht arbeiterverwalteten Gewerkschaften, den Einfluss strittig gemacht haben, indem sie auch einfach reformistischer waren und dadurch auch häufig Ziele schneller umsetzen konnten. Unmittelbarer umsetzen konnten als die Anarchosyndikalisten. Das ist ein bisschen kompliziert, ich komme darauf auch später nochmal zu sprechen. Da geht es quasi um dieses Kompromisslertum. Und als eigentlich Höhepunkt der anarchosyndikalistischen Geschichte überhaupt kann man die Spanische Revolution bezeichnen, die von 1936 bis 1939 stattgefunden hat. Deshalb möchte ich da gerne auch nochmal einen besonderen Blick drauf werfen. Das Ganze hat angefangen mit einem faschistischen Putsch 1936. Und dieser Putsch hat dann dazu geführt, dass ein Bürgerkrieg entstanden ist, weil eben die nicht-faschistischen Spanier also gegen diesen Putsch gekämpft haben. Und gleichzeitig hat sich eine Regierung gebildet, die linksrepublikanisch war. Die Regierung hatte allerdings ziemlich wenig Einfluss. Denn die größte Macht im Volk war die CNT, also die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft damals in Spanien. Dadurch, dass sie so eine große Macht hatte, hat sie dieses Vakuum nutzen können und hat eben eine Revolution ermöglicht. Diese Revolution bestand aus Kollektivierungen, aber auch aus wirtschaftlichen Strukturen wie eben Räten. Das Ganze war nicht flächenübergreifend in ganz Spanien, aber doch in vielen Teilen, darunter Katalonien, Aragonien, Andalusien und Kastilien. Und diese Kollektivierungen waren auch sowohl im landwirtschaftlichen als auch im industriellen Bereich. Und sie haben es damals auch bewerkstelligt, dass die Kommunikation zwischen beidem funktioniert hat, was eben häufig historisch problematisch war. Letztendlich konnte die Wirtschaft sowohl weitergeführt werden, aber sogar über die Erfolge hinausgehen, die vorher da waren. Also letztendlich war die Produktion produktiver. Das klingt blöd, aber also sprachlich. Es war produktiver und es wurde sogar auf Rüstungsindustrie ja umgestellt, da ja gleichzeitig eben der Bürgerkrieg am Laufen war. Das heißt, sowohl musste eben Rüstung hergestellt werden, aber es haben auch ganz schlichtweg Arbeiter eben gefehlt, die währenddessen an der Front gekämpft haben. Dieses Experiment, als dass man es dann doch bezeichnen muss, ist 1939 eben ja niedergegangen. Ist natürlich auch ein sehr komplizierter Vorgang, den ich jetzt hier nicht ausreichend erklären kann. Letztendlich kann man es vielleicht mit den Worten interne Machtkämpfe beschreiben und letztendlich haben die Faschisten dann eben auch gewonnen. Und bis, ich glaube, 1977 sogar, hat dann eben auch in Spanien der faschistische Staat geherrscht. Ja, darauf folgt dann tatsächlich auch schon der Niedergang der anarcho-syndikalistischen Bewegung. Nicht, dass es heute keine mehr gäbe, aber man kann das eben alles, was heute existiert, auch von den Zahlen her und vom Einfluss her nicht mit dem vergleichen, was in den 20er, 30er Jahren passiert ist. Spanien hatte natürlich gewisse Symbolkraft. Also ihr könnt euch vorstellen, dass international alle darauf geschaut haben, weil halt wirklich mal was passiert ist. Also alles, was vorher auch theoretisch ausformuliert wurde und immer wieder versucht wurde umzusetzen, hat da halt wirklich mal geklappt. Und deshalb war es ein umso größerer Schlag für die Bewegung, dass es letztendlich, wie gesagt, zerschlagen wurde. Aber nicht nur in Spanien hat es ja eine Diktatur gegeben, auch unter anderem in Italien und Deutschland und auch in Südamerika. Und insofern war das eigentlich ein internationaler Niedergang, weil auch dadurch andere Bewegungen geschwächt wurden. Es gab zum Beispiel Schweden, das war eines der wenigen Länder, wo die Bewegung wirklich konstant stark geblieben ist. Dann hat es 1951 einen Nachkriegskongress gegeben, der IAA, das war der internationale Zusammenschluss der Anarcho-Syndikalisten. Der war allerdings sehr mau. Ihr erinnert euch, 1932 waren 23 Länder dort organisiert, 1951 gab es nur noch 6 Teilnehmer. Also nicht Menschen, sondern Sektionen. und letztendlich hat sich auch noch, kam noch was hinzu, was das Ganze verkompliziert hat, nämlich die Frage nach Prinzipientreue versus Neuausrichtung. Hier komme ich jetzt auf dieses Kompromisslerische zu sprechen, was ich eben angesprochen habe. Nämlich hat sich die Frage gestellt, ob die Anarcho-Syndikalisten in Prinzipien eben treu bleiben sollen, also sozusagen rein klassenkämpferisch bleiben sollen oder ob sie sich auf neue sozialpartnerschaftliche Modelle einlassen sollen, wodurch sie eben Einfluss gewinnen können in den Betrieben. Dazu gehört zum Beispiel Betriebsrat, aber auch Tarifverträge. Und diese Frage, die steht eigentlich immer noch über der anarcho-syndikalistischen Bewegung, die hat sie damals gespalten und dadurch ist sie auch heute noch gespalten. Und aktuelle Entwicklungen sind, dass sich 1977, was jetzt natürlich nicht mehr ganz aktuell ist, aber eben auch nicht mehr in die Nachkriegszeit gezählt werden kann, in Deutschland eine neue Organisation gegründet hat, sozusagen die Nachfolgerorganisation, die auch Freie Arbeiterinnen, jetzt mit diesem Zusatz, und Arbeiterunion heißt. Dieser hat heute ungefähr 30 lokale Gewerkschaften, ist also sowohl von der Anzahl der Ortsgruppen als auch von der Mitgliederanzahl stark marginalisiert, vor allem im Vergleich zur FAUD zuvor. Es gibt aber weltweit auch wieder viele verschiedene Gewerkschaften, aber alle können eigentlich nicht an die Mitgliederzahlen und wie gesagt auch an den Einfluss aus Vorkriegszeiten anknüpfen. Die stärksten sind die CNET aus Spanien sowie die SAC aus Schweden, die jeweils beide grob geschätzt um die 10.000 Mitglieder haben. Und es gibt auch heute internationale Zusammenschlüsse, das ist einmal die IAA von damals und die IAK, das ist eine internationale, die sich tatsächlich erst vor wenigen Wochen neu gegründet hat, steht für Internationale Arbeiterinnen und Arbeiterkonföderation. Genau. Und hierin sieht man eben auch, wie da spiegelt sich quasi diese Spaltung wieder. Die IAK ist übrigens die Sektion, die nicht prinzipientreu ist. Ja, damit kommen wir zum nächsten Themenblock, den Betätigungsfeldern der anarcho-syndikalistischen Bewegung. Das erste Betätigungsfeld ist natürlich die Gewerkschaftsarbeit. Hier haben wir auch wieder diesen dualistischen Charakter. Ich muss darauf, glaube ich, jetzt nicht nochmal eingehen. Und ich möchte auch gerne über die Methoden der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft sprechen, nämlich unter dem Schlagwort direkte Aktion ist das eine Methodenform, die halt auch dem Anarchosyndikalismus eigen ist. Hierunter fallen, ich sag dazu noch mal kurz was, nämlich was bedeutet überhaupt direkte Aktion? Direkte Aktion ist letztendlich Selbsttätigkeit, also dass die Betroffenen, also alle Lohnabhängigen, eben selbst etwas tun und nicht, wie man es aus den Zentralgewerkschaften kennt, zum Beispiel die DGB, das ist ja die Zentralgewerkschaft aus Deutschland, dass Interessenvertreter eben geschickt werden an runde Tische, um Verhandlungen zu führen und eigentlich damit immer auch den Unternehmerinteressen entgegenkommen, sondern dass die Arbeiter selbst ihre eigenen Ziele formulieren und auch selbst für die eintreten. Und dazu gehört dann zum Beispiel der Streik. Streik ist natürlich auch eine Methode, die von Zentralgewerkschaften genutzt wird, allerdings nur, um halt erstmal ein Druckmittel auszuüben, um dann diese sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen zu führen. Der Streik letztendlich gehört aber auch zur direkten Aktion und bedeutet eben einfach, dass die Arbeit niedergelegt wird, um damit Ziele erreichen zu können, also ein Druckmittel zu bilden, womit dann, wie gesagt, Ziele erreicht werden können. Es gibt auch verschiedene Ausformungen vom Streik. Das kann sowohl ein lokaler Streik sein, um kurzfristige Verbesserung von Arbeitsbedingungen zu erreichen. Das können aber zum Beispiel auch Solidaritätsstreiks sein, um andere Lohnabhängige, um andere Arbeitskämpfe zu unterstützen. Eine Form ist auch der Generalstreik, den ich nochmal abgehoben habe, weil ihm eine sehr besondere Rolle zukommt. Der Generalstreik ist nämlich eigentlich die Form von direkter Aktion, die Macht der Arbeiter und Arbeiterinnen am meisten ausdrückt. Denn der Generalstreik bedeutet eben, dass die Arbeit massenhaft niedergelegt wird, im Idealfall eben in einem gesamten Land, weltweit. Könnte auch, aber hat es tatsächlich historisch noch nicht gegeben. Und der Generalstreik kann eben auch für ganz viele verschiedene Ziele benutzt werden. Also sowohl wirtschaftliche, um Arbeitsverbesserungen zu erreichen, aber auch zum Beispiel, um die Qualität von Produkten zu verbessern. Also ja, also auch sozusagen Ziele, die nicht aus der Produktion rühren, sondern aus der Konsumtion. Aber auch politische Ziele können mit dem Generalstreik erreicht werden. Ein historisches Beispiel wäre 1920, wo gab es den Kapp-Putsch, also auch ein faschistischer Putsch in Deutschland, der dann mit einem Generalstreik niedergerungen wurde. In Spanien gab es 1936 auch einen Generalstreik, um quasi dann diesen Übergang zu ermöglichen. Also das war, wie gesagt, nach dem Putsch auch, hat es dieses Machtvakuum gegeben und der Generalstreik hat dann ermöglicht, dass die Werktätigen die Wirtschaft dann weiterführen können. Ja, und ein ganz aktuelles Beispiel wäre, in den vergangenen Jahren gab es auch in Griechenland Generalstreiks, um den Sanktionen der EU entgegenzutreten oder, was heißt entgegenzutreten, also sie zu bekämpfen letztendlich. Der Boykott ist noch eine Methode, der auch nicht die Produktion betrifft, sondern die Konsumtion, wie gesagt. Genau, der die Konsumtion betrifft. Sprich, den können auch alle anderen Leute sozusagen anwenden. Und Boykott hat eben auch den Vorteil, dass er auch international angewendet werden kann. Also wenn es zum Beispiel jetzt einen Arbeitskampf in Argentinien gibt, wo ein bestimmtes Obst hergestellt wird, das dann nach Europa geschifft wird, können wir hier sagen, wir kaufen das nicht, sodass dann eben nochmal der Druck erhöht wird auf die Unternehmer dort vor Ort. Und historisch hat es auch eine Rolle gespielt für die Frauen, denn die waren ja nicht immer schon so sehr berufstätig wie heute und konnten eben dadurch Arbeitskämpfe auch nochmal zusätzlich unterstützen. Es gibt auch noch mehr, zum Beispiel Sabotage, passive Resistenz, auf die ich jetzt nicht noch eingehe. Letztendlich sind alle Methoden auch dafür da, Etappenforderungen zu erzielen. Das können, das habe ich ja schon gesagt, ist die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Jetzt spezifisch anarcho-syndikalistische Forderungen wären auch die Forderung von einem Einheitslohn. Das ist auch vor allem heute ganz besonders interessant, weil es heute in Betrieben eine starke Hierarchisierung gibt untereinander durch Minijobs, durch Werkverträge, durch Leiharbeiter. Und diese interne Hierarchisierung erschwert natürlich sowohl Arbeitskämpfe als auch allgemein halt einfach die Solidarität untereinander. Und deshalb ist die Forderung nach Einheitslohn dort besonders wichtig. Ja, auch Arbeitszeitverkürzung ist etwas, das auch schon immer von den Anarcho-Syndikalisten gefordert wurde. Schon zum Beispiel der 6-Stunden-Tag ist etwas, was wir auch heute immer noch nicht erreicht haben, was schon vor 100 Jahren gefordert wurde. Ja, dann kommen wir zum nächsten Betätigungsfeld, das sind die Arbeitsbörsen. Die gehören natürlich eigentlich auch zur gewerkschaftlichen Betätigung, stellen aber im Grunde eine Ergänzung zu den Lokalgewerkschaften dar. Denn sie sind branchenübergreifend. Also die Gewerkschaften sind immer halt innerhalb der Branchen organisiert, innerhalb der Industrien, und die Arbeitsbörsen sind, wie gesagt, darüber hinaus organisiert. Ihnen kommt die Aufgabe zu, dass sie nach der Umwälzung der Gesellschaft zu statistischen Büros als statistische Büros fungieren sollen, wo dann die Wirtschaft organisiert werden soll. Ja, um jetzt nochmal sozusagen das Verhältnis zu den Gewerkschaften zu verstehen, die Branchengewerkschaften und damit auch die Industrieverbände, also die Struktur, die da drüber steht, sind eben für Produktion und Dienstleistung zuständig und die Arbeitsbörsen dann für die Konsumtion. Das heißt, dass sie errechnen, was gebraucht wird und dann eben das organisieren. Ja, auch politisch betätigt sich der Anarcho-Syndikalismus, wenn auch nicht schwerpunktmäßig. Er lehnt Staatsformen ab, deshalb kann es halt zum Teil auch widersprüchlich sein, aber er ist deshalb nicht unpolitisch. Politische Aktionsformen wären zum Beispiel Kundgebungen, mit denen man auch Arbeitskämpfe nochmal zusätzlich unterstützen kann. Das ist natürlich vor allem bei marginalisierten Gewerkschaften, wie das heute auch bei der FAU der Fall ist, besonders wichtig, weil man einfach nicht durch einen massenhaften Streik so viel Einfluss hat. Ja, es gab aber historisch auch Annäherungen an den Staat, das war in Spanien der Fall, das habe ich eben nicht erwähnt. Also es gab ja diese linksrepublikanische Regierung und dort waren auch Anarcho-Syndikalisten Teil der Regierung, also als Minister gewählt. Das widerspricht schon den Prinzipien des Anarcho-Syndikalismus, aber es war eben in diesem speziellen historischen Fall einfach die Problematik, dass es die Regierung gab, und dann hat sich die Frage gestellt, sollen wir uns da komplett raushalten und dadurch Gefahr laufen, dass wir Einfluss verlieren, oder sollen wir unsere Prinzipien über Bord werfen? Also auch da schon diese Frage nach Prinzipientreue versus Reformismus. Genau, und auch in Schweden hat es Annäherungen an den Staat gegeben, beziehungsweise gibt es auch immer noch. Dort gestaltet sich das allerdings etwas anders. Die schwedische Sektion, die SAC, ist sehr reformistisch ausgerichtet. Die nutzen sowohl viele sozialpartnerschaftliche Modelle, und sie sind teilweise sogar, also nicht als Mitglieder der Gewerkschaft, aber eben als Personen, die auch in der Gewerkschaft organisiert sind, sind sie auch in der Kommunalpolitik tätig. Ja, und letztendlich spiegelt sich eben in dieser politischen Betätigung, wie gesagt, dieser Streitpunkt wider. Und letztendlich ist es eben dann immer die Frage danach, können wir unseren Einfluss wahren oder nicht. Frauenorganisationen ist auch ein Betätigungsfeld, wo ich jetzt mal nur beispielhaft die deutschen Frauenorganisationen herausgepickt habe. Das ist einmal historisch der Syndikalistische Frauenbund, der sich 1921 gegründet hat. Die Idee war, dass eben auch die Frauen organisiert werden sollen, die nicht selbst in der Industrie tätig sind. Denn nur weil sie nicht lohnabhängig sind direkt, heißt es ja nicht, dass sie sich nicht auch organisieren können. Deshalb hat sich der Frauenbund gegründet. Er hatte zu Hochzeiten 1000 Mitglieder und ist letztendlich auch zu einer Berufsorganisation innerhalb der Gewerkschaft geworden, nämlich die Berufsorganisation für Hausfrauen. Und hat dann auch die Ziele verfolgt, spezifische Fragen für Hausfrauen sozusagen zu klären, also in diesen Bereichen Aufklärungsarbeit zu leisten, zum Beispiel in Fragen der Kindererziehung oder der Sexualität. Hier spiegelt sich natürlich auch schon ein gewisses Rollenbild wider, das es damals auch in den syndikalistischen Kreisen gab. Das ist auch eine Problematik, auf die ich auch später nochmal zu sprechen komme. Auch heute gibt es Frauenorganisationen, in der FAU gibt es eine Feminismus-AG, die aber lange nicht mit dem syndikalistischen Frauenbund eigentlich zu vergleichen ist, denn damals war das eben wirklich, wie gesagt, letztendlich eine Berufsorganisation und bei der Feminismus-AG handelt es sich mehr um eine Art Think Tank sozusagen. Und heute hat man natürlich auch eine ganz andere Situation, also Frauen sind ja heute fast genauso berufstätig wie Männer, deshalb sind die Herausforderungen vor die FAU gestellt wird, auch andere, nämlich zum Beispiel Sexismus am Arbeitsplatz oder auch allgemein Unterrepräsentation von Frauen in der Gewerkschaftsarbeit. Auch Jugendorganisationen hat es gegeben und gibt es immer noch. Historisch war das die SAJD, Syndikalistisch-Anarchistische Jugend Deutschlands, die sich 1921 auch wieder Frauenbund gegründet hat. Hier war die Idee dahinter, dass viele Jugendliche noch nicht gewerkschaftlich organisiert sein konnten, weil sie eben auch noch nicht gearbeitet haben. Aber nicht nur das, sondern auch einfach, dass die Jugendlichen andere Bedürfnisse haben, weil sie einfach noch in jungen Jahren sind. Hinzu kam aber, dass sie wie die Frauen auch eine gewisse Unterdrückung erfahren haben innerhalb der eigenen Kreise und sich damit dann auch deshalb zusammenschließen wollten, um dem zu begegnen. Die SAJD hatte zu ihren Hochzeiten um die 3000 Mitglieder in 120 Ortsgemeinschaften. Heute gibt es die ASJ, steht für Anarchosyndikalistische Jugend. Die erste hat sich 1990 gegründet und dann mit einer kurzen Pause sozusagen gibt es wieder einige Ortsgruppen seit 2009. Aber auch hier hat man eben einen sehr großen Unterschied vom Einfluss und von der Mitgliederzahl zur historischen Organisation. Die Tätigkeiten liegen und lagen auch zum Teil in der Gewerkschaftsarbeit. Also die ASJ zum Beispiel hat eine Kampagne zu Minijobs, wo sie über Minijobs aufklären möchte, eben mit dem Hintergrund, dass viele junge Leute, gerade Studenten und Schüler, häufig eben in Minijobs tätig sind. Und sie wollen, denn als Minijobber hat man letztendlich die gleichen Rechte, also auch Anspruch auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Und das hat die ASJ eben in dieser Kampagne gemacht, also Gewerkschaftsarbeit spezifisch für junge Leute. Sie unterstützen aber auch einzelne Kampagnen der FAU. Sie sind nicht Teil der FAU, aber sie stehen denen natürlich nah. Die ASJ ist aber auch politisch aktiv, zum Beispiel in Fragen auch des Feminismus oder Antifaschismus. Ja, ein weiteres Feld ist die kulturelle Betätigung, die natürlich auch ergänzend ist. Kultur wird sozusagen aus anarcho-syndikalistischer Perspektive immer als Ausdruck der Gemeinschaft verstanden, also als nichts, was von oben bestimmt werden kann, sondern als etwas, was aus Freiwilligkeit erwächst von den Menschen selber. Das Ziel soll immer sein, dass sie gewissermaßen sozialistisch wirkt. Also historisch wurde gerne der Begriff verwendet, dass sie erziehend wirken soll. Das ist hat heute ein bisschen vielleicht einen bitteren Beigeschmack für uns, aber gemeint war damit letztendlich nicht viel mehr, als dass sie eben die Leute aufklären soll. Also dass sie nicht irgendwie rein unterhaltend sein soll, sondern eben auch einen gewissen engagiert sein soll. Ja, und Kultur ist damit halt auch nicht gleichbedeutend mit Kunst, aber schließt natürlich viele Kunstformen ein. Literatur, Film, Theater, Musik, Sport, um nur einige zu nennen. Heute gibt es zum Beispiel eine sehr rege publizistische Szene. Es gibt Dokumentationsfilme von einzelnen kleinen anarcho-syndikalistischen Produktionsfirmen, kann man schon sagen. Sport. Da gibt es zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz eine anarcho-syndikalistische Wandergruppe, die sich Schwarz-Rote Bergsteiger nennen, die halt regelmäßig Wanderungen organisieren und auch dort Hütten besitzen, meine ich, und dort eben Leuten sozusagen eine Erholung innerhalb der anarcho-syndikalistischen Kreise bieten. Dann komme ich auch zum nächsten Punkt, nämlich zu den aktuellen Perspektiven. Gewerkschaftsarbeit ist heutzutage, stellt sich heute vor ganz neue Herausforderungen, als es das getan hat vor 100 Jahren inzwischen fast. Nämlich, dass heute wir die Situation in Deutschland haben, dass eben die allermeisten Lohnabhängigen in Zentralgewerkschaften organisiert sind und es dann für Basisgewerkschaften wie die FAU sehr schwierig ist, sich dort auch einzunischen. Deshalb ist es eine Perspektive für die Gewerkschaftsarbeit, dort Fuß zu fassen, wo eben noch die Leute noch nicht organisiert sind. Dazu zählt zum Beispiel die Gastronomie, aber auch sehr kleine Betriebe, wo die Zentralgewerkschaften gar kein Interesse haben, weil sie dort eben nicht genügend Leute sozusagen abfangen können. Ein Beispiel für eine ganz aktuelle Kampagne der FAU ist die sogenannte Kampagne Deliver Union. Da geht es darum, dass Fahrradkuriere organisiert werden sollen. Ihr kennt bestimmt Deliveroo und Foodora. Und das sind eben meistens junge Leute, die unter sehr, sehr schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten und dort sich eben auch zusammenfinden. Und die FAU bietet dafür die Strukturen. Eine weitere Perspektive sind Kollektivbetriebe. Kollektivbetriebe zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Kollektivbesitz sind, derjenigen, die dort arbeiten. Die Leute sind dort entsprechend auch gleichberechtigt. Dazu gehört, dass sie den gleichen Lohn bekommen, beziehungsweise der Lohn angepasst wird an den Bedarf. Das kann zum Beispiel sein, dass einige Leute Kinder haben und deshalb halt einen höheren Lohn bekommen als andere, obwohl sie nicht mehr arbeiten. Auch hier werden die Entscheidungen basisdemokratisch gefällt. Und häufig gibt es Rotation in Kollektivbetrieben. Das bedeutet, dass die einzelnen Positionen gewechselt werden in regelmäßigen Abständen, um zu verhindern, dass es Spezialisten gibt. Sobald es Spezialisten gibt und einige Leute, also nicht mehr jeder alles machen kann und vor allem auch nicht mehr über die anderen Bereiche Bescheid weiß, entsteht Expertenwissen und letztendlich eine Hierarchie durch Wissen. Denn Wissen ist Macht. Also letztendlich sind es gleiche Rechte und Pflichten für alle im Kollektivbetrieb. Vorteile und Chancen des Kollektivbetriebes sind, dass wir schon heute, wenn wir einen erfolgreichen Kollektivbetrieb zum Laufen bringen, schon bessere Arbeits- und Lebensbedingungen haben, weil wir die eben selbst entscheiden können. Also natürlich sind wir noch innerhalb des kapitalistischen Systems und können zum Beispiel uns nicht aussuchen, wie viel Geld wir letztendlich erwirtschaften, insofern uns auch nicht frei aussuchen, wie viel Lohn wir bekommen können. Aber wir können eben doch zum Beispiel die Arbeitszeiten und unsere Bedürfnisse anpassen und auch überhaupt die Arbeitsweise selbst bestimmen. Genau, ein weiterer Vorteil ist, dass wir dann heute schon die Verwaltung von Betrieben lernen können, was die Anarchosyndikalisten ja im Idealfall eben nach der Umwälzung der Gesellschaft auch machen wollen. Wenn man das eben vorher noch nicht gelernt hat, dann könnte das schwierig werden, das auch später umzusetzen, und diese Möglichkeit bieten Kollektivbetriebe auch. Ein weiterer Vorteil wäre, dass man Kapital anhäufen kann, um damit letztendlich bei anderen Projekten zu fördern. Zum Beispiel, um etwas in die Gewerkschaftsarbeit zu stecken, um zum Beispiel Kampagnen mitzufinanzieren, aber auch um Immobilien zu kaufen, um Wohnraum zu ermöglichen, also anzubieten. Oder auch um Kulturarbeit zu fördern. Seit den 1980er Jahren vor allem gibt es sehr viele Kollektivbetriebe. Dort hat es ja sozusagen ein Revival auch von revolutionären Ideen gegeben, eigentlich seit den 68ern. Und heute in Deutschland gibt es tatsächlich einige Kollektivbetriebe. Zwei Beispiele wären beide aus Berlin. Einmal Premium Cola, die verschiedene Getränke herstellen. Ein anderes Beispiel wäre Hacke und Hobe, die sind im Bereich des Gartenlandschaftsbaus und auch in anderen handwerklichen Bereichen tätig. Diese beiden Betriebe haben sich quasi von null auf selbst gegründet. In anderen Ländern gibt es Beispiele, wo Betriebe übernommen wurden. Das wäre zum Beispiel einmal in Frankreich Scopti, das war eine Teefabrik, die pleite gegangen ist und die dann verkauft werden sollte. Und die Arbeiter haben es durchgesetzt, dass sie diese Fabrik dann eben in Selbstverwaltung übernehmen. Genauso Viome, eine Firma, ein Betrieb aus Griechenland, die stellen Reinigungsmittel her. Ja, kommen wir zurück zu den aktuellen Perspektiven. Kollektivbetriebe bin ich eben drauf eingegangen. Bildung ist auch eine Perspektive. Darunter fällt natürlich auch dieses Konzept, was ich am Anfang dargestellt habe, für Organisation an der Universität. Darunter fallen aber auch andere Bereiche der Bildung, der Pädagogik. Es gibt nämlich eine Kontinuität auch im Anarchosyndikalismus. der allerdings auch nicht sozusagen rein anarcho-syndikalistisch ist, sondern eigentlich anarchistisch ist, denn dies ist ein Bereich, der sich ja nicht auf das Gewerkschaftliche bezieht, sondern eigentlich auf die anarchistische Philosophie. Insofern ist quasi anarcho-syndikalistische Pädagogik auch gleich anarchistische Pädagogik und diese ist eher auch bekannt als libertäre Pädagogik. Da gibt es viele Vertreter, die schon sehr viel geschrieben haben und wo auch schon einiges umgesetzt wurde, zum Beispiel an freien Schulen. Kultur ist natürlich eine Perspektive, die ich eben auch schon erläutert habe und sie ist insofern eine Perspektive auch heute, weil sie es eben ermöglicht, auch Leute außerhalb des Betriebs zu organisieren. Also sowohl Leute, die nicht im Betrieb tätig sind, aus welchem Grund auch immer, weil sie noch nicht arbeiten, weil sie nicht mehr arbeiten oder weil sie momentan eben einfach keine Anstellung finden. Und außerdem ermöglicht sie auch, dass ein gewisses Bewusstsein geschaffen wird. Das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe bei Kultur mit Erziehen. Ja. Also wir sehen letztendlich, der Anarchosyndikalismus zeichnet sich aus, oder sagen wir, seine Stärken sind eben, dass er flexibel ist und vielseitig und dass er dadurch auch eben auf verschiedenen Ebenen wirken kann und dadurch auch nicht einfach durch die Unterdrückung auf einer Ebene sozusagen direkt zerschlagen werden kann. Allerdings gibt es natürlich auch Probleme und Gefahren. Das eine ist, dass es heute eine schwache Bewegung ist und das zeigt eben, dass die Bewegung auch uneinig ist, also dass es sozusagen Baustellen auch gibt, dass nicht alles beantwortet ist, sondern dass eben vieles diskutiert werden muss und es für vieles vielleicht auch einfach keine endgültigen Antworten gibt. Ja, das sehen wir eben darin, oder nein, anders gesagt, wir haben ja, wie gesagt, diese beiden Seiten, einmal die reformistische und die prinzipientreue. Bei der ersten ist dann natürlich die Gefahr der Reformismus, also dass einfach so viele Zugeständnisse gemacht werden, dass irgendwann die revolutionäre Perspektive aus den Augen verloren wird. Das andere wäre dann die Gefahr des Dogmatismus, dass also so sehr auf diesen Prinzipien beharrt wird, dass es letztendlich kein Fortkommen gibt, weil auch der Einfluss, wie gesagt, verloren wird in den Betrieben, aber auch in der Gesellschaft. Ja? Also wenn man sich zu sehr auf etwas spezialisiert, was auch zum Beispiel die Prinzipienerklärung des Syndikalismus ist inzwischen 100 Jahre alt, vielleicht macht es überhaupt keinen Sinn mehr, sich darauf so sehr zu spezialisieren, weil es heutzutage den Leuten einfach gar nicht mehr zugänglich genug ist. Ja, und das Letzte ist ein fehlendes Bewusstsein. Damit meine ich, dass sozusagen auch Anarchosyndikalisten natürlich nicht irgendwie perfekte Menschen sind und es auch deshalb sozusagen in den eigenen Reihen durch fehlende Solidarität zu auch Diskriminierung kommen kann. Das hatte ich vorhin beim Syndikalistischen Frauenbund und bei den Jugendorganisationen schon angesprochen. Also bei der Jugend, wie gesagt, die haben sich auch gebildet, weil sie eben nicht genug Gehör gefunden haben in den eigenen Reihen, weil sie aufgrund ihres Alters letztendlich diskriminiert wurden. Bei den Frauen sah es ähnlich aus. Als sich der Frauenbund gegründet hat, war der ja noch nicht von Anfang an eine Berufsorganisation, sondern ist erst dazu geworden und hat auch dann noch, also es gab, bevor er es werden konnte, sehr viel Gegenwind, weil eben viele gesagt haben, die Berechtigung ist nicht da, weil Hausfrau sozusagen kein richtiger Beruf ist. Aber auch als sie sich dann als Berufsorganisation in die FAUD eingegliedert haben, gab es auch immer noch viele Stimmen, die das nicht gut geheißen haben. Auch allgemein sieht man an den Verhältnissen heutzutage, dass Frauen einfach stark unterrepräsentiert sind. Ob das jetzt an Diskriminierung in den eigenen Reihen liegt, ist eine Frage, die ich hier jetzt nicht beantworten muss. Aber es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass es auf jeden Fall irgendwie ein Ungleichgewicht kommt, woher das genau rührt. Ist eine andere Frage. Ja, und letztendlich bedeutet fehlendes Bewusstsein auch, dass es quasi ein fehlendes Verständnis auch für gewisse Lebensrealitäten gibt. Also viele anarcho-syndikalistische Gewerkschaften bzw. Organisationen heute beschäftigen sich mit Fragen, die die Werktätigen, also die Lohnabhängigen, oft gar nicht direkt betreffen. Und dadurch werden sie quasi zu einer Szene, die eben nicht darüber hinaus Einfluss gewinnen kann. Ja, und mit dieser negativen Folie möchte ich meinen Vortrag schließen und lade euch ein, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Ja, bitte. Schön. Und danke fürs Zuhören auch.